Hallo Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt plötzlich behindert. Auf wen von euch trifft das zu, plötzlich behindert? Vielleicht durch eine Krankheit, durch einen Unfall. Und wie empfindet ihr das Leben, euer Leben, jetzt, nachdem ihr behindert seid? Wenn ihr euch mit mir darüber unterhalten wollt, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt, ja, er oder sie heißt Mumsi, stimmt das? Ja, hallo. Mumsi, 19 Jahre alt. Ja, Mumsi. Mumsi, ja. Ist das dein Spitzname? Nee, ist mein richtiger Name. Dein richtiger Name? Ja, ich komme aus Türkei. Ah ja. Habe ich noch nicht gehört, egal. Ja, es ist ein Name von meinen Eltern, das heißt Gott. Ja. Ja, also, soll ich schon mal anfangen? 19 Jahre alt? Ja. Ja. Oh, ich habe ein Lampenfieber. Das Thema heißt heute Nacht plötzlich behindert. Ja, also. Trifft das auf dich zu? Ja, ich bin, wo ich 7 Jahre alt war, bin ich von Kindergarten, also von der Schule da gekommen, ne? Mhm. Und dann bin ich von Auto angefahren worden. Und dann haben sie mir ein Bein abnehmen müssen und einen Arm. Ein Bein und ein Arm? Ja. Ja. Wie hast du das in Erinnerung? Das ist ja nun schon eine ganze Weile her. Dieser Autofahrer ist bei Rot drüber gefahren. Mhm. Ich bin da über der Ampel gegangen und dann war eine Frau. Und dann, ja. Also der hat ganz eindeutig Schuld? Ja. Die hat ganz eindeutig Schuld? Ja, wurde auch in der bewiesen. Mhm. Ist das hier in Deutschland passiert? Nee, in der Türkei, in Ankara. Ja. Hast du damals oder habt ihr oder deine Familie eine Entschädigung bekommen? Nee, gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ist diese Frau gar nichts habe ich bekommen. Ist die Frau verurteilt worden? Ach, gar nichts ist dahinter gekommen. Mhm. Die ist dann weitergefahren, war Frau. Mhm. Und deswegen. Ach, sie ist auch gar nicht angezeigt worden von euch? Nee, ich war alleine, ne? Und dann mich angefahren. Mhm. Und dann, ich konnte mir das Nummernschild nicht merken. Du kannst dich nur erinnern, dass es eine Frau war. Ja, Frau, und das war ein großes Auto. Hast du da, du musst ja dann sehr schwer verletzt gewesen sein. Ja, erinnerst du dich? Ja, sind Passanten gekommen, aber haben auch zu spät gesehen, weil ich habe da gelegen. Mhm. Und da eine Bein war ab, ein bisschen. Das war schon durch den Unfall abgetrennt. Durch den Unfall war ab. Ja, und so ist es. Und was war mit dem Arm? Der Arm, den mussten sie mir da auch abnehmen, war Blutgerinnsel drin und Gequetschung. Mhm. Da musst du ihn mir wegnehmen. Nun ist das ja 7 Jahre, sagst du, ne? Warst du alt? Ja, 7 Jahre, 12 Jahre, ja. Wie bist du denn dann danach, als du aus dem Krankenhaus, vermutlich warst du lange in einem Krankenhaus? 2 Jahre. 2 Jahre? 2 Jahre, bis alles war. Wollte mir Prothesen geben, aber ich wollte nicht haben, auch jetzt nicht. Mhm. Wie hat sich denn dann danach dein Leben verändert? Erzähl mal. Das ganze kleine Kind hat nicht mehr mit mir gespielt. Mhm. Ich war allein auf mich gestellt. Mhm. Und mit mir nichts gemacht zusammen. Nichts mehr, ich kann gar nicht mal angeguckt. Haben dich denn auch Freunde im Krankenhaus besucht? Freunde? Gar nichts. Gar nichts. Die haben alle ihre Witze über mich gemacht. Ehrlich? Über mich gelacht, ja. Weil ich war im Rollstuhl. Mhm. Ich immer noch im Rollstuhl. Heute auch? Ja, jetzt. Mhm. Mhm. Wie hat damals deine Familie sich dir gegenüber verhalten? Ja, die waren sehr hilfsbereit. Mhm. Da kann ich auch, also da bin ich froh darüber, dass meine Familie da war. Du hast dann ja 2 Jahre auch keine Schule besucht, ne? Nee, gar nicht. Ich habe dann Unterricht bekommen, manchmal Krankenhaus ein bisschen. Mhm. Und deswegen, das war erste, zweite Klasse, war ja so, ich muss ihn danach machen dann. Mhm. Bist du denn danach in eine normale Schule wieder gegangen? Nee, extra für Behinderte. Für Behinderte? Hier in Deutschland. In Deutschland, wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst? 9. 9. Also ja. Direkt nach dem Krankenhaus auf jeden Fall. Ja, aus Paderborn. Nach Paderborn, ja. Mhm. Du bist dann in eine Behindertenschule gegangen? Ja, hier in Paderborn. Ja. In Paderborn, ja. Ja. Und hast du irgendwas gelernt oder einen Abschluss gemacht? Nee, gar nichts. Mich will gar keiner haben. Ich war mal bei Kfz-Mechanik, Maschinenmeister. Da ich habe dann Praktikum gemacht. Mhm. Aber dann hinterher nichts mehr gekommen. Wobei ich mir das schwer vorstelle, wenn man im Rollstuhl sitzt, einen solchen Job zu machen. Ich war im Büro. Im Büro. An Schreibmaschinen und Computer und so. Ja, und du hast auch keinen Beruf, keinen Schulabschluss. Doch, Schulabschluss, ich habe jetzt endlich. Nämlich, welchen? Hauptschule. Hauptschule, ja. Ja, das hat mich alles so kaputt gemacht, ich konnte hinter nicht mehr. Wie lebst du denn heute? Ja, im Rollstuhl. Das ist mir klar, hast du ja schon erzählt, aber ich meine, jetzt lebst du auch bei deinen Eltern oder in einem Heim oder alleine? Ich habe jetzt ja alleine mir Wohnung gesucht. Ja. ein guter Freund von mir. Da bin ich sehr dankbar darüber. Mhm. Das ist auch Deutscher, ist das. Mhm. Der mir immer hilft, der ist Daniel heißt. Ja. Der ist gut in Ordnung. Ja. Und wie finanzierst du dich? Ja, ich kriege immer noch ein bisschen von meinen Eltern. Mhm. Die sind auch in Deutschland? Meine Eltern jetzt Deutschland, ja, mhm. Deutschland, haben einen Dönerbude. Mhm. Und dann meine Freunde ein bisschen helfen. Mhm. Ach man, alles schwer. Mhm. Und dann mein Freund arbeitet in der Videothek. Ja. Und dann mir immer geben Geld. Ja. Und dann, ich mache viel mit zusammen, ne? Das ja. ist auch das Einzige, das mich ein bisschen um mich kümmert. Mhm. Im Grunde genommen fühlst du dich aber allein und einsam. Ja, wenn ich nicht hätte. Und dann, ich habe noch eine Cousin, das ist auch sehr gut zu mir, Bettle. Mhm. Das ist ganz in Ordnung. Denkst du manchmal darüber nach, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn dieser schlimme Unfall nicht passiert wäre? Mein großer Wunsch ist, auf Kirmes arbeiten. Dann ich wäre jetzt auf Kirmes irgendwie ans Autoscooter. Das wäre dein Wunsch? Das wäre mein großer Wunsch. Ich würde da Platten fahren oder sowas. Mhm. Oder viel aufbauen. Mhm. Und Kirmes, ich gucke immer, wenn ich hier Paderborn wieder Kirmes. Ja. Samstag fängt an, hier Libori. Ja. Und da ist, ich will da auch gerne wieder gucken. Wenn sie mir, wenn bauen auf, dann ich gucke, andere Leute laufen Leiter hoch. Ich kann sowas nicht machen. Mhm. Hast du manchmal ein Gefühl des Hasses gegenüber dieser Frau? Diese Frau, wenn ich sehe, ich mache kaputt. Mhm. Es ist schwer, sowas. Diese Frau, warum nicht, hat angehalten. Mhm. Mhm. Mhm. Und noch nicht mal jetzt irgendwie sich gekümmert um mich, angerufen oder irgendwas. Hätte ja angerufen können und hätte sagen können, Junge, oder irgendwie so. Mhm. Hätte sagen können, wie geht oder was. Mhm. Ja. Und jetzt, mir wollte geben Prothese. Ja. Arm und Bein, aber ich will nicht. Warum willst du nicht? Na, ich möchte lieber so, wie ich bin, weil warum ich soll spielen zu anderen Leuten? Mhm. Ich bin so jetzt. Aber du bist jetzt auf den Rollstuhl angewiesen, ne? Auf meinen Rollstuhl. Ja, klar, du kannst auch gucken. Auf Ola-Stuhl. Ist Rollstuhl. Ja, ja. Was ist denn jetzt dein Wunsch oder deine Perspektive? Was möchtest du gerne machen? Nun ist das Leben so für dich verlaufen, wie es verlaufen ist. Und was ist dein Wunsch? Ich würde jetzt helfen, also ich würde eigene Arbeit machen. Mhm. Selbstständig am besten. Überlegst du denn vielleicht auch irgendwie eine Lehre noch zu suchen und anzufangen? Ich alles probiere. Ich schreibe immer mit Computer, mhm. aber immer wieder wegen meiner keine Arm oder keine Bein. Mhm. Und deswegen wollen die mich nicht haben. Mhm. Bist du denn im engen Kontakt mit dem Arbeitsamt zum Beispiel? Ja, ist mit dem Arbeitsamt, aber die nicht so richtig um mich kümmern. Mhm. Dann immer kommen und da ist dann nichts Arbeit für mich. Mhm. Und dann immer wieder, ist ganz klar, andere Leute auch keine Arbeit. Natürlich. Aber andere Leute haben zwei Beine, zwei Arme. Ja. Also dein Traum wäre vielleicht im Computerbereich. Das muss doch möglich sein. Da kann man mit einer Hand kann man doch auch wunderbar die Tastatur bedienen. Ja, eine Hand, aber meine große Traum ist Kirmes. Ja gut, aber das geht ja nun nicht mehr, ne? Zumindest ja, nicht das, was du möchtest. Ich könnte da auch irgendwo arbeiten. Ich habe gesehen, Toilettewagen oder ich habe gesehen, an Kassa. An der Kasse könntest du auch arbeiten. An der genau. Kasse, ja. Ja, ich könnte da Geld zählen und so. Mensch, vielleicht hört ja jetzt heute Nacht jemand zu von der Kirmes. Ach, ist das verständlich. Die einen Kassierer suchen, ganz dringend. Oh, vor allen Dingen einen, der die Kirmes richtig liebt, ne? Ja, wenn ich sehe, diese ganze Licht und von der Riesenrad alles. Ja. Und diese Musik macht mich alles. Wann geht das jetzt los in Paderborn mit der Kirmes? Am Samstag, 14 Uhr. Und dann rollst du mit deinem Rollstuhl dahin und guckst dir alles an. Ja, rollte. Als ja elektrischer Stuhl. Elektrischer Stuhl, ne? Ja. Und bist ganz sehnsüchtig und wehmütig. Ja, ich muss dahin, das ist immer gut. Also ich will ja keine Hoffnung machen, ich glaube es zwar nicht, aber manchmal passieren ganz verrückte Sachen. Und uns hören so viele Leute zu in ganz Deutschland. Vielleicht wärst du auch bereit, aus Paderborn wegzugehen, wenn du ein Angebot bekommst. Ich kriege so eine Woody, ja? So eine Caravan. Ja. Ich würde sofort mitfahren. Also, wenn sich bei uns jemand meldet, unter der Nummer 0180 5678 111, werden wir natürlich gerne den Kontakt zu dir herstellen. Oh, das wäre super, das wäre prima. Von Herzen alles Gute. Oh, danke. Tschüss. Darf ich noch eine grüßen oder geht ja, das nicht? Doch, mach mal. Ich grüße Bruder Brunei und dann ich grüße meine Cousin Bethel und Daniel. Okay. Danke. Ne? Alles deine Gute. Deine Sendung ist voll cool. Vielen Dank. Oh, ciao. Tschüss. Das durfte nur der Mumsi heute mit dem Grüßen. Fangt mir bloß nicht alle damit an. Michael, 21. Ja, hallo Domian. Michael, hi. Ja, bei mir liegt eine Schadstoffintoxikation vor. Eine was? Schadstoffintoxikation. Jeder hat schon mal von Holzschutzmitteln gehört und von Amalgam und so. Ja. Bei mir war es ein anderer Schadstoff. Und auch aus dem Zahnbereich. Und das ist auch halbwegs nachgewiesen. Und ich Moment, halt langsam, ich verstehe dich nicht so. Aus dem Zahnbereich? Ja, aus dem Zahnbereich, Dentalbereich. Dentalbereich. Mhm. Was liegt jetzt davor? Eine Art Allergie? Ich war im Juni 1997 bei einer Zahnbehandlung und 38 Stunden nach der Behandlung habe ich tierische Symptome bekommen, Zittern, Übelkeit, Schüttelfrost und so weiter. Mhm. Und es wurde dann immer schlimmer, aber niemand wusste, woher es genau kommt. Ich musste mich immer übergeben, habe starke Schmerzen bekommen. Am ganzen Körper? Am ganzen Körper, mhm. ja. Auch mit Morphium und so weiter. Ja. Dann habe ich irgendwann Sehstörungen bekommen. Seit 6. Dezember kann ich nur noch alles doppelt sehen. Und Gangstörungen und so weiter und so fort. Und irgendwann vor kurzer Zeit konnte ein Labor nachweisen, dass der Schadstoff, der in diesem Produkt drin ist, in meinem Blut in einer ultrahohen Konzentration ist. Und dieser Schadstoff wiederum ist ja implantiert worden in die Zähne, ja, oder? Ja, das war halt neues Füllungsmaterial. Ja. Ganz brandneu auf dem Markt. Und dieses ist irgendwie ins Blut gelangt? Ja, auf jeden Fall hat der Zahnarzt es nicht ordnungsgemäß angewendet. Das wissen wir heute auch. Er hätte das versiegeln müssen. Ja. Hat es aber nicht gemacht und so konnte Feuchtigkeit zutreten und so weiter. Und das kann man aus dem Blut nicht wieder heraus isolieren in irgendeiner Form? Doch, ich hoffe schon. Hm. Wie geht's dir denn im Moment? Wie beschreib doch mal deinen körperlichen Zustand. Das Thema heißt ja 35% Lungenfunktion. 35%, was bedeutet das? Die Brustmuskulatur ist gelähmt und ich kann halt keine Luft ziehen. Atemnot und so weiter. Hm. Auch Atemnotattacken und ich kann halt nur noch alles doppelt ziehen und verschwommen. Hm. Fachmedizinisch heißt das dann Konvergenz und Akkommodationsstörungen und Diplopie und so weiter. Also du kannst gar nicht richtig gucken mehr. Nee, also alles doppelt. Es gibt auch keine Brille oder so für dich, die nee, das wieder hinrückt. Du kannst alles doppelt sehen. Also du kannst gar nicht mehr richtig gucken im genau. Klartext. Und dir wird schlecht wahrscheinlich auch beim Film gucken. Ja, also Fernsehen und Lesen ist nicht mehr. Mhm. Was bedrückt dich noch? Oder was ja, Gangstörungen und so weiter. Der ganze Körper ist zerstört. Die Leber, Niere und so weiter. Was für Störungen? Was für Störungen? Ich habe dich nicht verstanden. Leber, Niere, Gangstörungen und so weiter. Also beim Laufen, beim Gehen. Ne? Genau. Ich konnte das Bein nur noch nachziehen. Mhm. Und die Nebenschilddrüse ist weggefetzt und mittlerweile hat man eine sündteure Untersuchung gemacht. Was? Du sagst das immer alles so schnell dahin. Die ist weggeätzt? Ja, das ist schon ziemlich massiv alles. Die mhm. Nebenschilddrüse ist in ihrer Funktion gestört. Mhm. Da wird Parathormon produziert, so ein Hormon. Mhm, ja. Das kann nicht mehr produziert werden aufgrund der Intoxikation. Ja, und man hat eine ultra teure Untersuchung gemacht, so ein Hirnfett. Da kann man den Stoffwechsel im Hirn betrachten. Mm, mm. Und jetzt bei Intoxikation auch gestört, also ist keine Zuckeraufnahme mehr. Kannst du dich denn überhaupt noch alleine bewegen? Und nee, ich lebe wieder bei meinen Eltern. Ja? Kannst du alleine rausgehen? Ich habe seit 6. Dezember das Haus noch zu Arztbesuchen verlassen. Seit 6. Dezember 1997? Ja. Nee, 97. 97, ja. Mm. Ja. Bist du eigentlich fast nur noch zu Hause? Ja. Kannst du dich in einem Zimmer, denn in ihrem Zimmer kannst du dich vorsichtig wahrscheinlich ja, bewegen, genau. Ne? Aber vor allem sind die Augen hochgradig lichtempfindlich und ich kann nur noch in einem dunklen Raum leben, weil es abgedunkelt ist. Mhm. Ist schon übelst. Mensch, und du warst vorher ein ganz normaler, gesunder ja, junger genau. Mann? Ich habe studiert und... Was hast du studiert? Theoretische Akustik. Theoretische Akustik. Tontechnik und so weiter. Ja, ja. Und dieses ist ganz offensichtlich ein Ärztefehler, ne? Ja, ich weiß nicht, das hätte wahrscheinlich nie in dem Produkt verarbeitet werden dürfen. Mhm. Also ist wie beim Amalgam, das ja auch noch verwendet wird, obwohl es geschädigt ist. Mhm. Du wirkst trotz all dessen, was du gerade beschrieben hast, noch ziemlich flott und normal drauf. Wie kommt das? Es gibt keine Silbermedaille für den zweiten Platz. Man kann nicht aufgeben. Mhm. Man muss mhm. einfach kämpfen. Mhm. Mhm. Wobei dein Leben sich ja dann auch seit diesem Vorfall radikal verändert hat. Ne? Ja. Aber ich will noch nicht mal sagen, dass es unbedingt schlechter geworden ist. Man wird sehr weise durch solche Krankheiten. Was hast du denn besonders jetzt für dich rausgezogen aus dieser Zeit? Ja, man guckt zum Beispiel in den Garten, sieht einen Baum und denkt, wow, was man früher nicht gesehen hat. Du siehst ihn allerdings doppelt, ne? Wenn ja. man den Schatz erlauben darf, jetzt in der ernsten Situation. Genau, aber trotzdem, es reicht. Außerdem habe ich Hoffnung, wieder ganz gesund zu werden, auch wenn es Jahre dauert. Mhm. Also, ja genau, das erklär mir jetzt mal. Was macht man denn jetzt oder versucht zu unternehmen? Als erstes versucht man, die Nebenschilddrüse wieder hochzupowern. Mhm. Da wird ein hochdosiertes Vitamin D3-Präparat gegeben. Mhm. Und für den Schadstoff selber, das ist Aluminium, das ist neurotoxisch, halt richtiges Nervengift. Mhm. Da gibt es ein Präparat aus den 70ern und das überlegt man im Moment, ob man das einsetzen kann. Also mhm. ganz koscher ist es wohl nicht. Also du bist ständig dann auch bei Ärzten, ne? Ja, klar. Mhm. Wahrscheinlich bist du jetzt auch ein interessanter Fall für die, ne? Ein Versuchsobjekt. Ja, da hängt Bundesgesundheitsamt drin, ist heute B-Form, heißt das heute. Mhm. Universitäten, der Hersteller, seine Versicherung mhm. und der Zahnarzt und seine Versicherung und mhm. so weiter und so fort. Was sagt denn der Zahnarzt zu diesem ganzen Malheur, was da passiert ist? Wobei Malheur mir noch zu leger ausgedrückt ist. Zahnärzte oder überhaupt generell Ärzte dürfen Kunstfehler nicht zugeben, dann verlieren sie einen Versicherungsschutz. Mhm. Also der redet sich raus im Klartext. Genau. Ich habe ihm das Falle stellen können. Ich habe dann genau das Gegenteil gefragt von dem, was ich erwartet habe. Und er hat mir dann alles bestätigt, was ich wissen wollte. Das heißt, dass da Verfahren auch laufen im Moment? Ja, das läuft, genau. Also gegen Versicherung und... Ja, also es laufen Verfahren gegen ihn und auch gegen die Firma? Ja, jetzt erstmal selbstständiges Beweisverfahren etc. Kann es sein, dass du da wenigstens einen guten Batzen Kohle irgendwann abzahlst? Ich habe 500.000 gekriegt. 500.000? Das Präzedenzfall bei anerkannten Amalgamgeschädigten. Und das Geld hast du schon? Nee. Gottes Willen. Ich wollte gerade sagen, das dauert ja mancher Jahre. Ich versuche auf den Vergleich hinauszukommen, weil eben ein Gutachterverfahren im Medizinbereich durch drei Instanzen bestimmt 15 Jahre dauert. Hast du denn für dich Hoffnung oder geben die Ärzte dir eine realistische Hoffnung, dass du wieder ganz, ganz gesund wirst? Genau, innerhalb von mehreren Jahren. Ja. Wenn das Ganze wieder ausgeleitet ist und der Körper sich regenerieren kann. Ich meine, das ist ja immerhin ein Strohhalm, ne, an dem man sich auch festhalten kann. Ja, genau. Es wäre doch viel schlimmer, wenn die jetzt sagen würden, nee, das ist jetzt irreparabel geschädigt alles. Genau. Ja. Und es hängt also auch viel dran, weil wenn der Fall dann offiziell anerkannt wird von den Gesundheitsorganisationen, dann müssen die Arbeitsschutzbestimmungen wieder geändert werden, dann darf Audi keine Aluminiumautos mehr bauen. Oh ja, das ist natürlich ein Riesending ist das, ne? Ja, wie bei allen Schadstoffen. Wie ist das denn bei dir gewesen, so mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden? Haben die weiter zu dir gehalten oder bist du auch relativ einsam geworden jetzt dadurch? Also erstmal war es schon so, dass viele damit nicht umgehen konnten. Das hat sich aber mittlerweile gegeben. Jetzt habe ich wieder vollen Kontakt zu allen und meine Beziehung habe ich damals beendet, weil ich meiner Freundin das nicht zumuten wollte. Hat die Beziehung deine Freundin dem gleich zugestimmt? Nee, die hat sich auch schon gewehrt. Aber es ging einfach nicht. Also wenn man... Sie war 19, ich bin jetzt 21 und wenn man nie rausgehen kann, immer nur liegt, das ist auch blöd. Vor allem, wenn man nicht verheiratet ist, ich weiß es nicht. Ja. Wäre mir peinlich gewesen. Ja. Du sagst, du liegst auch sehr viel. Was überhaupt machst du den ganzen Tag? Musik hören hauptsächlich. Musik hören. Und telefonieren. Und telefonieren. Du kannst nicht Fernsehen gucken, du kannst nicht lesen. Genau. Du kannst mit deinen Eltern reden. Ja. Hast du noch Geschwister? Nee, habe ich nicht. Fällt ja nicht die Decke manchmal auf den Kopf? Ich habe Lagerkoller, absolut. Das Schlimmste ist halt, dass das Umfeld nur noch von Krankheiten redet. Ich sehne mich eigentlich nach Normalität, ich will davon gar nichts mehr wissen. Kann ich verstehen, aber jetzt musst du ja bei uns auch nochmal über deine Krankheit reden. Ja, genau. Nee, aber halt die meisten Leute, die ankommen, reden nur von Krankheiten. Das ist wirklich fürchterlich. Also du möchtest im Prinzip über ganz normale Dinge reden. Genau. Wie, das sagen ja ganz viele Leute, die krank sind, schwer krank sind, behindert sind, dass sie nicht immer nur über das Thema diskutieren möchten. Hast du denn den Eindruck jetzt, du bist ja im Moment, sind die ja an dir auch schon zugange, ne? Die Ärzte. Hast du den Eindruck, dass es so ein kleines bisschen besser geworden ist schon? Nee, noch nicht. Überhaupt nicht. Aber auch nicht schlechter? Nee, man sieht es an den Werten. Die haben sich noch nicht verbessert. Mensch, Michael. Mann, das ist aber eine üble Sache, die du uns erzählt hast. Vor allen Dingen, was ich halt übel finde, ist, dass die soziale Situation von Behinderten katastrophal ist. Ich bekomme zum Beispiel gar kein Geld, weil meine Eltern haben ein Haus und ein geregeltes Einkommen. Und ich habe studiert, Kindergeld gibt es nur bei Ausbildung. Und bis das Verfahren durch ist, was ja anderthalb Jahre dauert, bis man voll anerkannt ist, behindert, mit Gutachten hin und her, da kriege ich gar kein Geld. Niente. Das kann man erst alles ermessen, wenn man selbst betroffen ist. Ne? Man hört das immer so und liest das so und denkt, naja, vielleicht geht es dann doch irgendwie. Aber wenn man es selbst am eigenen Leibe erfährt, ne, dann ist es ganz anders. Also Armut ist heute, Krankheit ist heute ein Synonym für Armut. Ich kenne keinen chronisch Kranken, der reich ist. Ja. Lieber Michael, toi toi toi. Ja, klar. Alles Glück der Welt. Bis dann, tschüss. Tschüss. Henrico ist dran und Henrico ist 20. Hallo Domian. Hallo Henrico, ja. Ja, Enrico. Enrico? Ja. Und zwar, ich hatte am 17. Dezember 1997 einen schweren Autounfall und habe dadurch mein Augenlicht verloren. Auf dem linken Auge sehe ich gar nichts mehr. Ja. Und auf dem rechten Auge kann ich Umrisse erkennen, aber sehr, sehr wenig. Ja. Ist das linke Auge ganz weg? Ganz weg, ja. Das ist ganz weg. Beschreib doch mal kurz den Unfall. Also, das war glatt draußen. Ja. Ja, im Dezember. Ich wollte zu meinen Eltern fahren und bin ins Schleudern geraten und ging im Baum geprallt. Bist du zu schnell gefahren? Um die 100. Fast 100. Auf der Landstraße? Ja, auf der Landstraße, die war vorher gestreut und alles, aber... Ja, ist zu schnell, klar. Ja, klar, auf jeden Fall. Ging im Baum gefahren. Und kannst du dich da noch erinnern oder warst du bewusstlos? Ich konnte mich im Nachhinein, also wo ich im Krankenhaus aufgewacht bin, waren natürlich die Augen alles verklebt, ja, mein ganzes Gesicht war zerkratzt von der Autoscheibe. Also die Autoscheibe ist schuld, weil der alles ins Gesicht gesprungen ist? Ja. Ja. Und hatte mir dann noch ein Bein gebrochen, aber ich konnte halt nicht mehr sehen. Ja, als die Ärzte das gesagt haben, war es schon ein großer Schock für mich. Also du bist aufgewacht und hattest einen Verband um die Augen. Ja. Das stelle ich mir schon sehr, sehr schlimm vor, wenn man dann aufwacht. Man weiß ja gar nicht im ersten Moment wahrscheinlich, wo man ist, ne, und was los ist. Ja, meine Eltern wohnen dann bei mir und der Arzt hat dann gesagt, dass ich meine Augen mich wahrscheinlich dann für immer verlieren werde. Das hat er dir sofort gesagt, nachdem du aufgewacht bist? Ja. Ja. Was hast du denn da gedacht und empfunden? Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Du konntest ja auch wahrscheinlich gar nicht weinen, ne? Nee, gar nicht. Ich habe nur Schmerzen gehabt, ja, ich habe Schmerzmittel bekommen. Und das Schlimme ist halt jetzt nur die Zeit, weil ich sitze völlig sinnlos rum. Ja, ich fühle mich unwichtig. Lebst du bei deinen Eltern jetzt auch? Ich wohne allein jetzt mit meiner Freundin zusammen. Mit deiner Freundin, ne? Das heißt, die Freundin hält auch weiter zu dir? Ja. Ist das sehr belastend für eure Beziehung jetzt? Ja, glaube ich schon. Wie alt ist deine Freundin? 17 erst. 17 erst. Und sie hält jetzt doch so zu dir. Alle Achtung. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr schweres Leben wahrscheinlich jetzt für euch beide. Ja, natürlich. Ja. Aber ich weiß nicht, wie lange ich dadurch noch halten kann. Ja. 17.12. sagtest du, war der Unfall. Also, wie lange warst du dann im Krankenhaus? Über Weihnachten, klar? Ja, über Weihnachten, ja. Bis im späten Januar hinein. Fast Ende Januar. Du bist so jetzt körperlich wieder fit. Das Bein ist auch in Ordnung vermutlich? Ja. Ja? Hast du Schmerzen auch noch im Kopfbereich, im Augenbereich? Nee, gar nichts. Gar nichts mehr. Diese Umrisse sind, aber das ist so wenig, dass du letztendlich sagen würdest, du bist blind. Ja. Und seitdem sitzt du so zu Hause rum? Ja, weil ich weiß nicht, ich kann irgendwie mit bei uns, also ich wohne, komme aus Magdeburg, ja, kann ich auch euch sagen. Und ich, so großartig gibt es da keine Stellen für Behinderte, für Sehbehinderte. Ja. Was hast du beruflich gemacht vorher? Ich war in der Lehre, die habe ich dann, konnte ich ja nicht zu Ende machen, also habe praktisch nichts gelernt. Was für eine Lehre war das? Ich habe auf dem Bau. Auf dem Bau, ja, das geht dann natürlich überhaupt nicht. Nein, nein. Hast du denn jetzt irgendwelche Perspektiven oder Träume, was du machen würdest wollen, wenn du denn könntest? Tja, eigentlich nicht. Aber du kannst ja nicht Zeit deines Lebens jetzt zu Hause sitzen. Ja, das ist mir klar, ja. Aber ich weiß absolut nicht, ich habe keinen Lebenslust mehr. Dadurch, ja. Ist deine Freundin, ist die berufstätig? Ja. Ja. Das heißt, du bist dann den ganzen Tag auch alleine, ne? Ja, ich habe einen Hund noch, ja. Ist das ein Blindenhund? Nee. Ja, so kann man es nennen, ja. Ja, doch, du hast ihn angeschafft jetzt nach der Behinderung. Ja. Gehst du mit dem viel raus wahrscheinlich? Ja. Wie war denn das überhaupt? Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn man sich vorstellt, dass man von heute auf morgen das Augenlicht verliert, sich dann so zurechtzufinden, allein in der Wohnung. Ist das schon sehr schwierig, ne? Schwierig, es ist alles dunkel. Ich meine, das kann sich jemand, der sehen kann sich das nicht vorstellen. Traust du dich denn überhaupt alleine rauszugehen? Ja. Wegen des Hundes, aber alleine wahrscheinlich nicht, ne? Ich gehe alleine raus. Ganz allein, auch ohne Hund? Nein, nur mit dem Hund. Nur mit Hund, ja, das meinte ich jetzt. Ich hab gedacht, du meinst jetzt Begleitung oder so. Ich gehe auch alleine, aber... Ich meine, man wird heutzutage kaum beachtet. Ja. Es wird einem nicht geholfen, wenn man über die Straße geht. Das ist eine... Aber du hast in den Hund schon volles Vertrauen, dass er dich leitet. Ja. Das schon. Macht auch eigentlich ganz gut. Jetzt, ich habe gerade den Michael auch gefragt, der ja auch diese schwere Erkrankung hat. Was machst du denn dann den ganzen Tag, wenn du mal nicht gerade draußen rumläufst? Ja, ich sitze zu Hause. Ja, was machst du? Musik hören. Radio hören. Tja. Ich meine, was soll ich schon großartig machen? Hast du Blindenschrift schon gelernt? Nee. Überlegst du denn, dass du dich da in der Beziehung vielleicht auch ein bisschen weiterbildest und trainierst? Ich muss es machen. Du musst es machen, ne? Ja. Das gibt dir auch mehr Abwechslung. Dann kannst du Zeitungen lesen, Bücher lesen. Hast du da Angst, dich da auch weit näher ranzutasten und dich damit... auf jeden Fall. Du hast dich auch noch nicht damit abgefunden, ne? Das ist ein zweites Lesen lernen. Ich kann jetzt gerade mal die Telefontasten, ja. Die bekomme ich hin, aber ich habe auch großartig kein Interesse daran, Bücher zu lesen, ja. Mhm. Das Einzige, was mich vorher interessiert hat, war Zeitungen, das lasse ich mir vorlesen. Mhm. Aber das ist halt nicht dasselbe, als wenn man es sieht, ja. Mhm. Ganz klar. Und der Fernseher läuft wahrscheinlich viel. Ja, der Fernseher und Ton höre ich, ja. Mhm. Ja. Ist meine Sendung ideal für dich, weil es ja nicht viel zu sehen gibt, außer mich. Ja, ich habe dich vorher mal gesehen, deswegen weiß ich ungefähr, wie du aussiehst. Ja. Ich habe gerade so zwischendurch gesagt, es ist ein bisschen untergegangen. Du hast dich auch noch gar nicht damit abgefunden, ne? Mit deinem Schicksal. Nee. Hm. Ist es manchmal so schlimm, dass du auch Gedanken hast, ich kann nicht mehr, ich will das nicht? Also, ich muss damit umgehen können, ja. Hm. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bringe mich jetzt um oder... Ja, aber ich habe absolut keine Zukunftspläne, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Ich fühle mich sinnlos. Hm. Du hast doch keinen Kontakt zu anderen blinden Menschen. Nein, absolut nicht. Ich habe nur die Freunde, die ich vorher noch hatte, ja. Kommen die regelmäßig zu dir? Ja. Ja. Enrico, vielleicht wäre es wirklich nicht schlecht, wenn du, ich meine, Magdeburg ist ja schon doch auch eine große Stadt. Da gibt es bestimmt auch so Selbsthilfegruppen von Blinden oder irgendwelche Vereine von Blinden, irgendwas. Ja, das gibt's ja. Ja, dann knüpf doch mal Kontakte. Ja, aber ich kann das irgendwie nicht, ich weiß nicht. Ich habe mich damit selber noch nicht richtig abgefunden. Ja, klar, das werden alle Leute verstehen, aber vielleicht ist das der erste Schritt für dich, dich damit abzufinden und auch ein bisschen mehr Abwechslung zu bekommen. Und vor allen Dingen dich auszutauschen mit anderen Leuten, die vielleicht was Ähnliches erlebt haben oder leben wie du. So bist du nur mit Sehenden zusammen, mit gesunden Leuten, die das ja eigentlich gar nicht nachvollziehen können, was in dir im Moment vorgeht. Und so ein Kontakt mit gleich Menschen, die in gleicher Weise betroffen sind, ist vielleicht nicht schlecht. Meinst du? Ja, ich glaube es schon. Ich höre das immer wieder von Leuten, die irgendwie süchtig sind oder Krankheiten haben oder irgendwas, wenn die dann zu anderen gehen, in Selbsthilfegruppen oder wie immer das auch heißen mag. Die sagen, erzählen mir immer alle, dass es gut war. Und dass es ihnen gut getan hat. Und dann lernt man neue Leute kennen und dann gibt sich das eine aus dem anderen und was ist. So drehst du dich ja so im Kreis auch, wie du deinen Alltag beschreibst und du kommst gar nicht voran und du bist traurig und das wäre vielleicht mal ein Schritt in eine andere, bisschen hoffnungsvollere Richtung. Hm. Dazu überlegen, ja. Wir können dir vielleicht ein bisschen Hilfestellung leisten. Meine Psychologin, die Elke, hat bestimmt auch ein paar Adressen aus Magdeburg hier von blinden Gruppierungen und Vereinen. Soll die Elke dich gleich nochmal anrufen und dir das mal durchgeben? Hm, klar. Wie geht denn das dann, wenn sie dir eine Telefonnummer gibt? Wie kannst du die dann notieren? Wie geht das? Das schreibe ich mir auf. Wie schreibst du das auf? Mit dem Kugelschreiber. Das kannst du? Ja. Und, also aus dem Gefühl heraus. Ja, und hinterher muss dir deine Freundin aber sagen, was du geschrieben hast. Du kannst es ja nicht lesen. Nee, merken kann ich mir das nicht, nee. Mhm. Also du schaltest es mit dem Kuhschreiber auf und sie liest es hinterher quasi dann wieder, ne? Ja. So, mhm. Sollen wir das so machen, Enrico? Mhm. Also ich fände das gut, glaube ich, für dich. Oder versuch's doch ganz einfach mal. Wenn es dir auf den Geist geht, kannst du immer noch wieder weggehen. Aber es wäre doch ein Versuch wert, glaube ich. Mhm, gut. Leg mal auf und die Elke ruft dich gleich wieder an. Ja, danke. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Margit. Und Margit ist 55 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja, hallo. Guten Morgen, Margit. Domian, ich wollte eigentlich den Menschen ein bisschen Mut machen. Ja. Gerade als ich meinen Vorgänger eben gehört habe. Ich bin also, hört sich witzig an, aber war dann ziemlich schlimm, ich bin auf einem Stückchen Leberwurstbrot ausgerutscht. Mhm. Und böse auf die Fliesen geknallt. Ich habe sofort gemerkt, dass ich mein Bein nicht mehr bewegen konnte, bin aber danach noch selber zum Arzt gefahren. Mhm. Und der hat mich dann untersucht. Es war außen gar nicht so viel festzustellen, meinte auch, das sind so Prellungen und. Und ich bin also vor Schmerzen 8 Tage fast wahnsinnig geworden, bis ich dann also wirklich ins Krankenhaus kam. Und die dann festgestellt haben, dass ich eben eine Lähmung habe. Man nennt das Teillähmung, weil ich also von der Einbein, von der Taille an gelähmt bin, bis auf die Fußsohle. In der Fußsohle habe ich ein bisschen Gefühl. Mhm. Inzwischen war ich in zig Krankenhäusern, bei zig Ärzten. Also man hat festgestellt, dass da wohl eine Nervenruptur ist und eine Verletzung der Wirbelsäule, was weiß ich. Es bleibt so, wie es ist. Ja. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das ist jetzt im November 4 Jahre her. Ja, ja. Und jetzt musst du wissen, ich war also super Sportlerin. Ich habe wahnsinnig gerne Sport gemacht. Mhm. Ich war Turniertänzerin. Ich bin Ski gelaufen, Skirennen gelaufen. Ich habe Tennis gespielt. Ich habe gesegelt. Das war so Sport, so dieses Bewegen und vor allem sich auch nach Musik bewegen. Das war so eins der Dinge, die ich wahnsinnig gerne gemacht habe. Ja. So, nun sitzt du da und kannst dich erst überhaupt nicht bewegen. Also ich bin erst an Krücken gegangen, konnte das Bein gar nicht bewegen. Und dann gibt es bestimmte Methoden. Alle, die so eine Behinderung haben wie ich, die kennen das von Felsenkreis bis sonst wohin, wo man also lernt, Impulse in das eine Bein zu geben, dann funktioniert das eventuell auch in dem anderen. Ja. Also ich bin jetzt so weit, dass ich mit einer Gehhilfe auf der anderen Seite gehen kann. Also draußen bewege ich mich damit und ich schaffe es auch schon wieder Auto zu fahren, kleine Strecken. Ich fahre in Automatik und dann nehme ich eben, es ist das rechte Bein, was behindert ist, und dann mache ich das eben mit dem linken Bein, das geht auch. Kann man das operativ, kann man das gar nicht behindern? Nein, das ist nicht zu machen. Eine Rückenmarksverletzung kann man operativ nicht behandeln. Mies sind natürlich die Schmerzen, die man immer hat. Die hast du nach wie vor. Da muss ich also was gegen tun und da ist man dann manchmal auch recht sauer und du merkst also vom Wetterumschwung bis sonst wohin merkst du also Dinge. Was nimmst du dann? Sehr starke Schmerzmittel? Nein, ich habe also einen Arzt, mit dem ich das noch hinkriege, der also Dinge nimmt, die ein Heilpraktiker nimmt. Also eine sanfte Betäubungsmittel. Nur wenn es also überhaupt nicht mehr geht, dann nehme ich also Medikamente, die natürlich alle Nebenwirkungen haben. Und ich will versuchen, das sollten, meine ich, auch alle Behinderten tun, den Ist-Zustand, meistens wird es ja schlimmer, den Ist-Zustand so lange zu halten, wie es irgend möglich ist. Und die Phasen, dass man also erst... Wobei es bei dir ja, wie du es jetzt gestellt hast, ist es ja besser geworden, ne, durch das Training. Richtig. Aber es wird also nicht so, dass ich jemals wieder mit dem Bein richtig gehen kann, wenn ich das Gefühl habe. Ja. Aber man hat dann eben erstmal die Phase, wo dann das alle denken, warum ich? Wieso passiert mir das? Wieso passiert mir das ausgerechnet so, dass ich all die Dinge, die ich vorher gerne machen wollte, nicht mehr machen kann? Hattest du auch so ein schwarzes Loch, in das du gestürzt bist? Ja. Grübelnd, depressiv vielleicht und... Richtig, also man macht die ganze Welt dafür verantwortlich, nur nicht sich selber und sagt, wie konnte das passieren? Das war ein Sturz, manchmal wie jeder andere auch, aber warum musste ich dabei so schwer verletzt werden? Klar. Ich habe den Eindruck, dass der Enrico, den du auch gerade mitgehört hast, dass der gerade noch sehr in dieser grüblerischen und in diesem Loch hängt und ganz verzweifelt ist. Wie lange war das bei ihm her? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Im Dezember letzten Jahres. Oh ja, also ich habe 2 Jahre dazu gebraucht, wie ich sagen würde. Du gib doch aufgrund deiner Erfahrung jetzt mal, ich glaube, das ist auch das Anliegen, weswegen du angerufen hast. Gib doch mal den Leuten, die in ähnlicher Weise betroffen sind, mal ein paar Tipps, wie man sich selbst dann ein bisschen aus diesem Sumpf herausziehen kann, der Verzweiflung. Das wird sicherlich nicht für alle gelten, aber vielleicht für einige. Man soll sich einmal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Wirklich sich hinzusetzen und sagen, gut, das ist mir passiert, ich nehme mein Schicksal jetzt an. Ich kann es nicht ändern, was mache ich draus? Was interessiert mich noch? Was macht mir noch Spaß am Leben? Und wie kann ich das umsetzen? Und da fallen einem dann so viele Dinge ein, das gibt also eine ganze Menge, die man dann machen kann. Man muss lernen, dass man auf was verzichtet und dass das Leben plötzlich anders ist. Ich glaube, das ist aber auch wirklich sehr eine Typfrage, ne? Der eine ist natürlich ist das eine Typfrage, aber was auch noch ganz wichtig ist, was bei vielen Behinderten, weißt du, wenn man selber behindert ist, dann kommt man ganz viel mit anderen Behinderten zusammen, sieht das alles ganz anders. Geht raus. Bleibt um Gottes Willen nicht zu Hause oder verschließt euch, sondern geht raus. Und wenn man Hilfe braucht, ich sehe das so oft, weißt du, wenn du im Stock gehst und du gehst einkaufen, ich brauche jemanden, der mir die Tür aufmacht, wenn die nicht von alleine aufgeht. Ich strahle die Leute einfach an und sage, würden Sie mal bitte, dann strahle die zurück und machen alles, was ich möchte. Das ist ein guter, konkreter Tipp, ne? Ja. Geht raus, das kann man ganz klar sagen. Geht raus und sprecht die Leute an, denn viele haben auch Hemmungen, die wissen nicht, wie soll ich denn nun mit dem umgehen, wie soll ich den anfassen, was soll ich denn mit nun machen? Dass man denen einfach sagt, würden Sie bitte oder würdest du bitte das und das für mich machen? Dann machen die das. Du hast gerade beschrieben, was du vorher alles gemacht hast. Getanzt und gesegelt und weiß ich was alles. Was hast du denn jetzt Neues entdeckt für dich, was du machen kannst, was dir ebenfalls sehr viel Spaß macht? Ich lese sehr gerne. Das habe ich zwar früher auch schon getan. Ich lese sehr gerne. Was ich nicht mehr kann und früher sehr gerne gemacht habe, war ins Theater gehen, vor allen Dingen in Opern. Also setze ich mich vor den Fernseher und nehme die tollsten Opern, die es ja immer irgendwo gibt, auf und höre mir die dann an. Genieße es, dass ich jetzt nicht 3 Stunden an einem Stück sitzen muss, was ich nicht kann, sondern ich kann mir das dann immer teilweise anhören. Wie ist denn das so in deinem Privat? Bist du verheiratet? Ja, sicher. Ich habe 3 Kinder, bin verheiratet. Die sind allerdings alle schon groß. Wichtig für mich war natürlich auch, dass die Familie das aufgefangen hat. Mein Mann konnte damit umgehen, hat mir immer Mut gemacht, hat mich getröstet, wenn ich also richtig ganz down war, die Kinder ebenfalls. Und ich, von denen kam dann aber auch, wie kann ich dir denn helfen? Und ich habe die Hilfe auch angenommen. Ich habe dann nicht den Helden gespielt und gesagt, das kriege ich schon irgendwie hin. Also du hast dich, das hört man auch, mit dem Schicksal arrangiert, ne? Richtig. Und ich habe festgestellt, dass es viele, viele Dinge gibt, die ich vielleicht verpasst hätte, die mir gar nicht bewusst geworden wären, um die ich mich gar nicht so bemüht hätte und gekümmert hätte, wenn mir das nicht passiert wäre. Ich versuche, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Und ich glaube, wenn andere das auch tun und sagen, gut, das ist passiert, hat es denn einen Sinn oder welchen Sinn könnte es denn für mich haben, dass man dann damit besser umgehen kann und sogar Dinge entdeckt, wo man sagt, pff, das ist wirklich wertvoll für mein Leben und wichtig für mein Leben. Darauf wäre ich nie gekommen, wenn ich so weitergelebt hätte wie vorher. Liebe Margit, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Ich glaube, dass du sehr vielen Leuten jetzt Mut zugesprochen hast. Ich hoffe es. Das wünsche ich auch sehr. Und noch eins, guckt bitte, wie es anderen geht. Ich finde, dass man immer noch jemanden findet, wo man sagt, danke, lieber Gott, dass es mir nicht so schlecht geht und dass ich noch was machen kann. Es gibt so Dinge, wo man sich auch immer vorstellt, so, um Gottes Willen, wenn mir das passiert, damit könnte ich nicht umgehen. Wenn es einem dann passiert, dann muss man darüber nachdenken und man kann damit umgehen. Ich glaube, dass das immer irgendwo einen Sinn hat. Alles wenn man Gute den rausfindet, dann schafft man es. Bleib so, wie du bist. Ich danke dir. Tschüss, Margit. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir 1.36 Uhr und 13 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Vergessen, meine Wasserflasche nachzufüllen, deshalb musste ich heute mal eine Limonade trinken. Brechen wir mal das Ritual mit der grünen Wasserflasche. Meine Lieben, hier ist 1 Live Domian, Radio 1 Live und das wird der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt plötzlich behindert. Wer von euch ist plötzlich behindert worden durch einen Unfall, durch eine Krankheit? Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, wie sich euer Leben seitdem gestaltet, wie ihr euch fühlt, ob ihr euch damit arrangiert habt oder ob ihr mit eurem Schicksal hadert, meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Jetzt geht's weiter mit Marc. Und Marc ist 26 Jahre alt. Jawohl, grüß dich, Domian. Hallo, Marc. Ja, ich bin, so wie schon die einigen Vorredner, auch ja fast blind, also weißblind nennt sich das. Was ist das, weißblind? Das heißt also, ich habe einen Minimalvisus. Also Visus ist halt die Sehfähigkeit. Ne? Und die beträgt 2 auf dem schlechten Auge, auf dem rechten und 3% auf dem linken. Das kann man sich natürlich jetzt gar nicht richtig vorstellen. Was nimmst du überhaupt noch wahr? Umrisse, Schattierungen oder? Also wenn ich jetzt so im Wohnzimmer sitze oder überhaupt so in der Wohnung bin, dann kriege ich mit, wenn da irgendwie ein dunkles Bild an der Wand ist. Aber die genauen Umrisse nicht richtig. Ich sehe halt nur so einen dunklen Fleck mehr oder weniger. Also wenn jetzt jemand auf dich zukäme, dann siehst du schon, dass da ein Umriss, ein Schatten vor dir stünde. Das ich sehe, da kommt jemand auf mich zu, aber ich kann nicht einordnen, ob das jetzt Mann oder Frau ist oder ob also das ein Freund von mir ist oder so. Es gibt überhaupt keine Sehschärfe. Ganz dumpf sieht es dann aus. Genau. Ist das eine Behinderung, die auch plötzlich bei dir gekommen ist? Ja, das war so, da... das ist jetzt seit 95, 6. Dezember, weiß ich noch ganz genau. Und ich musste morgens früh aufstehen, weil ich Bäcker gemacht habe. Und wurde wach, mache Licht an, denke, ich meine, ein bisschen hell wurde es ja, aber irgendwie im Nebel, ne? So als wenn du so eine Nebelwand so direkt vor dir hattest. Ich konnte nicht mal richtig das Bett sehen und gar nichts mehr. Ach, und du bist am Abend ins Bett gegangen, ganz normal? Gewesen. Ganz normal ins Bett gegangen, bin morgens aufgewacht, dachte, klasse. Ja gut, dann habe ich erstmal bei der Arbeit angerufen, habe gesagt, hier, das passiert nichts, ich kann nichts sehen hier. ich muss erstmal gucken, was mein Augenarzt dann sagt. Mhm. Ja, und dann ging es kurzzeitig, dass es wieder besser wurde. Und dadurch, dass ich die Netzhaut abgelöst hatte, auf beiden Seiten, ist es kurzfristig mal ein bisschen besser gewesen und dann ist sie in Falten wieder zusammengewachsen. Also weil die Netzhaut sich abgelöst hat, deshalb konntest du nicht sehen oder wenig sehen. Genau, irgendwie. Genau. Wieso löst sich denn so plötzlich über Nacht die Netzhaut ab? Also ich hatte, ohne dass ich das vorher irgendwie gemerkt habe, einen Virus, eine CMV, Zytomegalie ist das. Die ja leider nur bei Immunschwäche Patienten oder Kranken auftritt. Auftritt, genau. Aber du hast keine Immunschwächeerkrankung. Doch. Doch. Ich habe im Hintergrund noch eine HIV-Infektion. Ah ja, von der wusstest du aber nichts. Ich wusste zwar von der Infektion, bloß vom gesamten Blutbild und von den gesamten Werten, da konnte sich das keiner erklären. Aber dann warst du da nicht schon, hast du nicht in dieser Richtung gedacht, als du dann am Morgen aufgewacht bist und du konntest nicht sehen, dass es mit der HIV-Infektion irgendwas zu tun hat, vielleicht doch? Eigentlich weniger, weil die Werte, auf die es drauf ankommt, die Helferzellen, die waren im Otto-Normalverbraucherbereich. Also nochmal klarzustellen, als es passiert ist, 1995 warst du HIV-positiv, aber du warst nicht AIDS erkrankt. Genau. Ja. Bist du da nicht, das wollte ich dich gerade noch fragen, als du das erzählt hast mit dem Aufwachen morgens, bist du da nicht in Panik verfallen? Ich glaube, ich würde panisch werden. Ich mache die Augen auf und sehe nichts mehr oder kaum was. Also ich wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. Ich saß da, ja gut, das erste war erstmal Arbeit anrufen. Ja klar. Das ging irgendwie ganz automatisch ab. So, und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, ja, was machst du nun? Dann kam die Idee mit dem Augenarzt, das ist natürlich klar. Also es gab dann nochmal kurzfristig eine leichte Besserung, hast du gerade gesagt, und dann... Und dann war es aber wieder genauso schlecht, wie es an dem Morgen da war. Wird es denn jetzt seit 1995, nun sind ja 3 Jahre vergangen, bald schlimmer, dass du immer weniger siehst? Also es hat wirklich bis zum jetzigen Standpunkt immer nachgelassen. Macht dir das Angst, dass du denkst, bald sehe ich überhaupt gar nichts mehr? Und irgendwo, ja gut, es macht mir zwar eine gewisse Art von Angst, aber ja, ich weiß nicht, irgendwo sage ich mir auch, es ist vielleicht, dass es auch noch Leute gibt, die schlimmer dran sind als ich. Du hast gerade Margit mitgehört, ne? Die, ja, genau. Die ja sehr forsch war und sagt, und wir alle den Eindruck hatten, dass sie sich so arrangiert hat mit ihrem Schicksal. Wie ist denn das bei dir? Hast du es angenommen oder bist du auch verzweifelt oft? Ja, ich bin relativ häufig auch verzweifelt, weil ich war jetzt kurzzeitig in den Blindenverein eingetreten und bin unter der Voraussetzung eingetreten, die Blindenschrift zu erlernen. So, dann habe ich mich dann nochmal erkundigt, wie das nun aussieht, weil sie sich nicht gemeldet hatten. Und da habe ich dann auf einmal dann, nachdem ich mich da selber mal gemeldet hatte und bemüht habe, habe ich dann ein paar Tage später einen Rückruf gekriegt und es wäre keiner bereit, mir die Blindenschrift beizubringen. Da frage ich, ja, aus welchem Grund überhaupt? Wieso das denn? Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen so nach dem Motto, die Blindenschrift, also die Punkte, die sind ja so spitz und scharf, da könnte ich mich ja dran verletzen und dadurch dann einen anderen Blinden infizieren. Ach, aus dieser Ecke kommt, ich war gerade ganz baff. Ja. Also das ist eine Ausgrenzung, weil du also AIDS erkrankt, HIV-positiv wirst. Ja, ganz genau. Das ist ja ein Knaller. Das ist ja unglaublich. Da habe ich selber gedacht, nee, ne? Das ist ja unglaublich. Hast du mit der AIDS-Hilfe mal Kontakt aufgenommen? Vielleicht gibt es da ja auch noch so Gruppierungen, die sich um solche Fälle kümmern. Also ich stehe in relativ guten Kontakt mit der AIDS-Hilfe und habe auch denen das gesagt, was jetzt abgelaufen ist. Ja. Und die haben zu mir gesagt, ja, so wie ich das auch gedacht habe, sofort austreten und die Beiträge und so weit alles zurückverlangen. Ich finde es auch sehr gut, dass du das hier erzählt hast. Sowas muss man nämlich öffentlich machen. Ja, und dann bei dem Brief, den ich an die an diesen Verein geschrieben habe, beziehungsweise mit der Hilfe halt zusammen, da habe ich dann noch drunter geschrieben, ich behalte es mir vor, diesen Skandal der Öffentlichkeit durch eine Pressemitteilung teilhaben zu lassen. So in dem Dreh war das. Deutscher Blindenverein heißt das, ne? Ja, Blindenverband e.V. oder irgendwie sowas. Das ist ein ungeheurer Skandal, finde ich. Das also Und als Entschuldigungsbrief kam dann ja, da das ja auf freiwilliger Basis unserer Mitglieder ist, können wir ja auch keinen dazu zwingen. Und wir mussten denen das halt auch sagen, weil die ja mit mir dann in unmittelbaren Kontakt treten und so. Wobei es ja auch faktisch völliger Blödsinn ist, ne? Du verletzt dich doch nicht an der Blindenschrift. Nee, auf keinen Fall. Das sind ja nur so Hügelchen, soweit ich das mir schon mal angefühlt habe. Ja, das sind einfach nur so kleine Erhebungen auf Papier. Gibt es denn für dich eine andere Chance, die Blindenschrift zu lernen? Hast du vielleicht über die Aidshilfe da Kontakte bekommen zu Leuten? Also momentan ist für mich definitiv noch keine vernünftige Seite eröffnet worden quasi, ne? Vielleicht läuft da bei uns auch noch irgendeine Information ein heute Nacht, die wir dir gerne weiterreichen würden. Ich möchte dich noch fragen, Marc, du bist ja dann auch da vor 3 Jahren aus deinem Leben ganz rausgerissen worden, aus deinem normalen Leben. Wie lebst du denn heute? Auch den ganzen Tag alleine zu Hause? Also ich wohne glücklicherweise mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und ich meine, gut, er muss arbeiten, klar, da gewöhnt man sich dran, dass ich dann auch teilweise alleine bin, aber wie gesagt, ich stehe in guten Kontakt mit der Aidshilfe. Mhm. Das heißt also, ich gehe da hin und wieder zum Café hin und habe auch Freunde und bin halt ziemlich häufig auch noch unterwegs. Ja. Ne? Hattest du deinen Freund schon, als das passierte? Nein. Nein, du hast ihn kennengelernt als Behinderter quasi. Ja, wir haben uns 15. April 97 kennengelernt. Also sind jetzt in ein paar Tagen 1,5 Jahre zusammen. Ja. Und wohnt dann auch zusammen, wie du sagst. Und wohnt jetzt auch zusammen. Hast du den Eindruck, dass es ist das völlig egal, dass du jetzt eine Behinderung hast, oder erschwert das die Beziehung schon bisweilen? Also es erschwert sie wohl doch, denke ich mal, sehr stark teilweise. Also dein Freund ist nicht behindert, gehe ich mal davon aus, oder? Nein, er ist nicht behindert. Mhm. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns durch einen Freund von mir kennengelernt und haben uns dann halt in seiner Heimatstadt haben wir uns getroffen und ja, dann hat es gefunkt. Irgendwo. Also ich gratuliere dir, dass du so einen tollen Freund hast, und das ist natürlich eine tolle Hilfe, ne? Ja, eine tolle Stütze, wenn man in so einer schwierigen Lebenslage ist. Obwohl manchmal halt auch Fetzen fliegen, aber normal, ja. Ja. Ich wünsche dir, dass der Krankheitsverlauf gestoppt wird, dass es nicht weiter sich verschlimmert. Ja, hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass du bald einen ordentlichen Lehrer kriegst und mit der Blindenschrift lernen kannst. Ja. Und dann, also wie gesagt, wenn sich bei uns jemand meldet, reicht mir das natürlich nicht weiter. Genau, und dann wollte ich noch wegen dem Vorredner von der Frau, diesen Enrico. Ja. Also ich habe so viele Möglichkeiten für ihn, so als Tipps und Hinweise. Würdest du gerne mit ihm mal reden? Dass er vielleicht mich mal anrufen könnte oder... Können wir machen. Wir geben Enrico deine Telefonnummer und dann könnt ihr miteinander reden. Genau. Weil ich nebenbei auch noch so ein bisschen funke. Mhm. Ein kleiner Tipp. Vielleicht habt ihr ganz viel Gesprächsstoff. Wir werden euch beide zusammenführen. Ja, das wäre doch mal nicht schlecht. Lieber Marc, alles Gute. Jawohl. Grüße an den Freund. Auch noch viel Erfolg mit deiner Sendung. Vielen Dank. Ciao. Okay, jo, tschüss. Jetzt ist Volker dran. Und Volker ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Plötzlich behindert. Ja, plötzlich behindert. So plötzlich kam das eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, hörst du mich? Ich höre dich sehr gut, ja, erzähl mal. Wie war das denn bei dir? Ich weiß nicht, kennst du Raucherbein? Ja, klar kenne ich das. Hm? Ja, es ging los mit Durchblutungsstörungen. Ja. Es wurde dann so langsam dunkel in den Zehen und dann bin ich dann doch ein bisschen vorsichtig geworden. Und dann musste ich ins Krankenhaus. Mhm. Und dann wurde mir dann da gesagt, dass da wohl nichts mehr zu retten wäre. An den Zehen oder am Fuß? Ja, es ging am Zehen und am Fuß los. Ja. Wie lange ist das her? Volker? Das wäre nicht zu retten. Ja. Und dann haben die mir das Bein abgenommen. Das ganze Bein gleich? Ja. Bis oben hin? Ja, weil es war wohl schon so weit gediehen. Du bist 39 Jahre alt. Jetzt. Ja, ist noch nicht so alt, ne? Nee. Und wann war das? Ist vor einem Dreivierteljahr jetzt gewesen. Also ganz, ganz frisch alles. Und das Problem... Problem bei mir ist, ich bin mit einer Frau zusammen, seit 5 Jahren, wir waren vorher schon mal zusammen, wir haben ein 15-jähriges Kind. Sie steht zwar immer noch zu mir, aber ich weiß nicht, ich will nicht mehr. Warum? Weiß ich nicht, weil... Schämst du dich vor ihr? Ja, das erstmal das und... Ich will dir das nicht zumuten, weil ich war eigentlich immer aktiv und... Ich kann es nicht mehr. Bist du seitdem zu Hause? Ja. Ja. Ja, ich muss jetzt noch so eine Reha-Sache machen und... Ich habe das gerade richtig verstanden. Das Bein ist bis zur Hüfte amputiert worden. Ja. Also mit Prothese und so ist auch schwierig. Da mache ich überhaupt nicht mehr dran denken. Ich will einfach nicht mehr. Ich generell nicht? Ich bin so am Zittern jetzt, ne? Ich merke das. Kannst nicht beschreiben. Ja. Du sagst, ich will nicht mehr. Bezieht sich das auf dein ganzes Leben oder auf die Beziehung? Ja, nee, auf das ganze Leben? Auf mein ganzes Leben. Ich will nicht mehr und... Redest ich weiß nicht, ich sehe auch keinen Sinn mehr drin. Und ich höre oft Geschichten, ich habe es mir auch angeguckt, mit Behinderten und... Nee. Wenn du 39 Jahre, ne, im Leben gestanden hast, und dann auf einmal ist alles vorbei. Was hast du vorher gemacht, beruflich? Ich war Bäckermeister. Ja. Und habe dann Umschulung hier zum Bürokaufmann gemacht. Das heißt, du könntest aber dann in deinem Beruf irgendwann durchaus wieder arbeiten, ne, im Büro. Ja, das könnte ich. Das ginge. Aber ich habe einfach, ich weiß nicht, ich habe überhaupt keinen Lebensmut mehr. Ich will es nicht mehr. Volker, sag mir mal bitte, was deine Freundin Frau zu der ganzen Situation sagt. Wie steht sie dir bei? Was sagt sie dir? Ja. Die macht immer so, als wenn das alles gar nicht so schlimm wäre und ich glaube ihr das aber nicht. Sie tanzt zum Beispiel gerne, ne? Ja. Also, sie verhält sich aber dir gegenüber schon so, dass sie sagt, nach dem Motto, wir kriegen das schon hin. Ja, klar. Ist das nicht ein ganz, ganz toller Zug von der Frau? Es ist auch eine tolle Frau, ich weiß das auch. Und du hast auch den Eindruck, ich will ihr das aber nicht. Lass uns erstmal über die. Gut, mit so einem zusammen zu sein. Ja, lass uns da erstmal über die Frau reden. Das ist doch ihre eigene Entscheidung. Geh doch mal einfach davon aus, dass diese Frau dich so sehr liebt, dass sie dich auch liebt mit nur einem Bein. Und dass ihr das eigentlich scheißegal ist, wie was jetzt mit dir passiert ist. Nicht in dem Sinne, natürlich würde sie dir gönnen, dass du gesund bist, aber sie nimmt dich eben so auch an und liebt dich auch so. Das kannst du doch erstmal gar nicht mal so vom Tisch wischen. Das ist doch erstmal eine ganz, ganz tolle Sache. Eine ganz tolle Sache. Und du hast ein Kind, ein 15-jähriges Kind. Willst du dem Kind zumuten, dass es irgendwann der Papa tot ist? Nee, aber für meinen Sohn und so, da ist das schon alles okay, das glaube ich auch. Aber ich glaube, für mich geht's nicht mehr weiter. Für mich geht's nicht mehr weiter. Nun werden alle Menschen auf der Welt, und ich auch, das so nachvollziehen können, was du gerade sagst, weil das vor allen Dingen noch alles so nah dran ist. Aber glaube mir, Volker, ich habe in dieser Sendung schon mit Menschen gesprochen, die so schlimme Schicksale haben. Du hast auch ein schlimmes Schicksal, aber denen es vielleicht noch in Deutsch schlimmer ging. Und die nach einer gewissen Zeit erzählt haben, dass sie einen Dreh hingekriegt haben für ihr Leben und dass auch ihr Leben wieder schön geworden ist und lebenswert. Die Margit gerade hat ja auch in der Richtung gesprochen. Aber mir haben das Leute erzählt, die ganz schlimm dran waren. Ganz schlimm in ihrem Leben. Ja, das ist alles immer schön und man hört immer alles, was immer noch schlimmer ist. Und das hilft dir im Moment wenig, ne? Nee, ich weiß nicht, ich will es auch nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Und weiß nicht, ich... Weißt du, ich könnte es noch eher verstehen, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe niemanden, ich stehe allein auf der Welt. Aber du hast eine tolle Frau und du hast einen Jungen. Lohnt es sich nicht für den zu wollen? Lohnt es sich nicht für die beiden zu wollen? Moment, das kann man jetzt auch andersrum drehen, ne? Wie denn? Nämlich sage, soll ich denen zur Last fallen? Ich könnte schwören, dass du deinen, dass du denen nicht zur Last fällst. Ich könnte schwören, wie du das jetzt gerade erklärst. Das sind wirklich beides tolle Personen. Mhm. Weißt du, ich will dir mal sagen, ich versetze mich jetzt mal in die Situation. Wenn mein Freund, meine Freundin so ein Schicksal ereilen würde, dann würde dir mir nicht zur Last fallen. Dann würde ich erst recht zu dem stehen. Und so wird das bei euch auch sein. Die Martina, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ich glaube trotzdem, dass das... Ist die Martina... Auf Dauer ist das... Bitte? Ist die Martina zufällig da? Nee. Nee. Ich hätte gerne mal ein paar Worte mit ihr gesprochen. Ja, das denke ich mir. Mhm. Hast du denn im Moment, hilft dir außer Martina noch, hast du irgendeinen Betreuer, der dir mal so ein bisschen, mit dem du dich ausquatschen kannst, ein Psychologe oder irgendwas? Oder bist du ganz allein für dich, mit, also in der Familie? Nee, ich könnte hier mit dem paritätischen Wohlfahrtsverband oder so, da kommt immer einer. Hm. Also, ich weiß nicht. Sag mal, Volker, sagst du das denn der Martina auch so ins Gesicht wie mir gerade, dass du denkst, du fällst dir zur Last? Da nicht so viel drüber, aber... Sag dir das doch mal. Leg doch mal alles, was... Dir geht's ja so schlecht im Moment und du frisst alles in dich hinein. Das ist doch alles nicht gut. Sag dir das doch einfach mal alles. Mal sehen, wie sie reagiert. Vielleicht hilft dir das auch, wie sie dann reagiert. Das ist für sie auch... Das ist für sie, glaube ich, belastend, wenn sie merkt, dass du so unglücklich bist und du nichts sagst und du nur alles... Ja, ich glaube, aber es ist für sie eher belastend, wenn ich ihr sage, weiß nicht, wie das auf mich drückt und... Glaube ich nicht. Ich bin ganz sicher, Volker, ich bin ganz sicher, dass es immer gut tut. Ich glaube, für sie wird das eine Freiheit geben, wenn ich weg wäre. Das glaube ich nicht. Doch, ich glaube es auch wirklich. Du hast mir das doch jetzt so geschildert, dass du diese Frau liebst und dass diese Frau dich liebt. Ich liebe diese Frau ohne Ende. Ja. Und eure Beziehung war vor dem Unfall auch gut. Also Unfall weiß ich nicht, also vor der Krankheit gut. Und aber ich wollte jetzt noch eins dazu sagen, ne? Ich denke mal, du hast gleich Schluss hier, ne? Das Merkwürdige ist, ne? Im Klinikum, und das muss ich jetzt mal ganz klar sagen und auch den Namen nennen, Klinikum Minden, ist es sehr merkwürdig. Auf keiner Station darf geraucht werden. Nur auf der Station. Und du hast es wegen des Rauchens, hast du dein Bein verloren? Da gehe ich mal von aus. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nur allein wegen des Rauchens war, aber das finde ich schon ziemlich krass. Ne? Mhm. Ich möchte doch nochmal eine Frage stellen zu deiner Frau. Vor der Erkrankung, bevor du in die Klinik gekommen bist, war eure Beziehung intakt, würdest du so sagen? Würde ich so sagen. Ja. Volker, dann... Wir hatten eine tolle Beziehung, das ist ja eine tolle Frau und... Dann sei froh, dass du eine tolle Frau hast und glaube dieser Frau doch ihre Liebe. Ich sehe es anders, weil ich sie ohne Ende liebe. Möchtest du ihr noch mehr... Dann möchte ich das nicht mehr zufügen, nein, dass sie mich da noch... Volker, das ist doch alles Unfug. Weil du sie so sehr liebst, willst du ihr noch größeren Schmerz zufügen und dir das Leben vielleicht... Nicht. Das ist nur noch ein Schmerz dann und dann ist vorbei. Das glaubst du. Das glaubst du. Also du denkst an Selbstmord, ne? Ja. Ich will nicht mehr. Was? Ich will wirklich nicht mehr. Was für ein Unglück das dann bedeuten würde für deine Frau und für deinen Jungen. Ich weiß nicht, ob es nicht besser ist für sie. Dann lernen sie einen anderen kennen. Und ich bin sicher, dass es nicht besser ist für sie. Jürgen. Die Sendung ist jetzt gleich zu Ende, Volker, du weißt das. Möchtest lernen einen anderen kennen, dann kann sie einen neuen heiraten und... Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Bitte. Leg mal schnell auf und die Elko ruft dich gleich nochmal an. Ja. Ja, Volker, ich muss Schluss machen. Wir sind gleich aus dem Sender hier raus. Wir rollen hier. Okay. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir im Fernsehen, eine Viertelstunde später, im Radio aber 1 Uhr. Bis morgen, ciao.